Über der Mojave-Wüste wird es beträchtliche nukleare Niederschläge geben. Ihr werdet nicht überleben. Du meinst, wir sollten abhauen und uns in irgendein Loch verkriechen, während die Bomben fallen? Das ist dein Schicksal. Das ist dein Schicksal. Ich gehe in Chemnitz, in einem Bunker und finde Skelette an ihren Musikinstrumenten festgekettet. Es ist Wednesday, ich gehe durch Chemnitz und nenne es Chemtrail. Von Sonneberg zu Südbahnhof an, Trail, ole, ole. Ich komm daher und komm da rein, wie ein Gynäkolog. Sie sind los wie Telefonbücher in Not. Doch meine Anwesenheit wünschen sich die Hose. In meiner Anwesenheit bündelt sich Zuckerbrot und ne Peitsche. Ich bin die Mediathek und versuche alle zu begeistern. Die Skelette angestellt und die feiernden Gäste. Während ich mir lächelnd Geschlecht sein Getränk bestelle, kommt die Band an um die Ecke und die rettet mich vor der Verhütung. Elektronenprüfer, das ist kein, sondern ein Flowkühler. Ich bin kein Roadie, ich bin ein Einwohlfühler in Mooskantine. An alle, die Kreativität hassen, warum? Der Punkt ist Sarkasm. Das ist dein Schicksal. Warum? Ja, warum? Das ist dein Schicksal. Warum? Eieiei, fragen die Vietnamesen-Stände. Weil stattdessen die Punkerhontas lungert und Beavis schwimmt im Essen. Wie Menschen, einen Goldfisch, du schaust Sterne und fängst gerne an. Du hast den Schlüssel vererbt, sei ein Markant zu Damm. Was Leben heißt, die Kräuter der Provinz, Silent Hill, Tainted, Condemned. Geschichten eines Dürrfleischverkäufers, Junktown, Royal Redding. Durch das Wasteland mit einem Frescheisen namens 9-11, mit einem Mundesoff-Edding. Und einem Schock, Schlagstock und einem besessenen Wesen für den Schmutz, der uns nun schon immer umgeben das hat. Seit Schicksal. Dem Mittelalter in der Mitternacht. Das ist dein Schicksal. Ich brauche nicht viel, nur frische Luft. So dumm wie Untertitel in billigstem Edding. Ja, Englisch, wer sie waren, wie sie starben. Die Welt wird es leider wohl nie erfahren. Ich gehe zu Maria in die Cafeteria, um dann Paintball spielen zu den Ballerfisten, ne? Es ist ZVS und du und du und du und du und du hast Pech. Das ist dein Schicksal. ZVS ist schmackhaft. Denn ich habe das Vermissen verlernt. Komm und wer? Meinen Narzissmus, die dunkle Triade, das Special, das Nun plus Ultra. Yeah. Bei Democracy. Democracy. Über der Mojave-Wüste wird es beträchtliche nukleare Niederschläge geben. Yeah. Yeah. Ihr werdet nicht überleben. Bitte setz dir einen Hut auf. Ranze diesen Shit rein. Hey. Alles sweet, so wie es ist, seit dem Tag, als 9-11 war. Das ist dein Schicksal. Bitte setz dir einen Hut auf. Ranze diesen Shit. Alles sweet, so wie es ist, seit dem Tag, als 9-11 war. Oh. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Das ist Proberaummusik. Und die Zettel fliegen von einem Ordner zu Ordner. Abbrechen. Ihr werdet nicht überleben. Wurzfetzen. In den Eingeweiden dieses Kabelsalates. Auf ins Vegetariat, ins Sekretariat der Eierpappen. Through the capitalism, don't wanna be prison. Don't wanna be a citizen without the indie. Wie du, well listen, doch ein Schatten seiner selbst am Pinkeln an die Pappel der Zugspitze. Du hast dein eigenes Ventil abgedreht, so wie ich mit der Spinne umgehe. Zweimal, einmal, nein, behandel das Leben. Nenn mich Demo Geld Festzelt, verstecke meine Texte in Primark Socken. Ja, und Rapper, Boulevardpresse. Der Boulevardpresse, molekulare Sätze. Entschieden, erwinnt im Bandit mit Böllern, Steinen und Flaschen. In Dilemma auf der Schlachtbank, der Pater aus Green Mile. Vom Ende ein Wunder zu töten, die Menschen um mich sind Dunkelheit. Ich bin ihnen ein Licht, mich umfließt die Aura, der Herz ist Zeitzeuge. Lass mich schattenlang aussehen, mit einem Einsteinfeuer, Wasserzeichen, Tag zu bleiben, Buster Rhymes. Und der Schweiß tropft von der Decke, fucking Faces. Ich male mit Geld mein Zeichen an die Wände. Verstrahltes Blut, U-Boot, Matrosenhut. Got the boy says, look at the bottle cap. Ich war Sieger in einem Kampf, über den ich mich nicht freuen kann. Denn dann am Feuer aus den Birkholzstämmen sitzen die Sänger, Schreiber und Denker zusammen und verständigen sich mit Händen und Füßen und Klängen. Jeder will lauter sein, will eloquenter sein, will menscher sein. Aber frei von Bedenken ist keiner, es nieselt etwas. Das Wetter wird mies, man bietet mir ein Chesterfield an, während ich mit dem Mädchen mit nem Lächeln riet, dass ich sie nicht sitzen, sondern setzen ließ. Sie fragt mich, ob ich es spitz krieg, wie Manchester spielt. Ich sag, ich bin echt kein Fan von dem Spiel. Der Junge mit der Chesterfield kommt wieder an wie ein Kettenbrief. Er ist ein Comedian, er ist ein Dieb. Er ist ein Comedian, er ist ein Dieb. Er ist ein Comedian, er ist ein Dieb. Er ist ein Comedian, er ist ein Dieb. Wie Leslie Nielsen. Doch wenn ich sehe, was sich zwischen euch abspielt, sei ein Gentleman. Komm, tu es einfach, Mann. Gib dem Mädel eine Tease und sie reden über Becky's Leggings und Aborigines. Ich verzieh ihm und verzieh mich Richtung Kickertisch. Der Wind dreht sich und im Qualm erstickt. Als mein Schatten schon die Tür betritt, seh ich im Winkel im gedimmten Licht im Dickicht schreibt eine Chicken. Spiegelschrift ZVS mit Lippenstift ZVS, ich liebe dich. Oh, okay, wo bin ich hier gelandet? Meint sie mich oder Beavis? Meint sie meine Stimme oder meine Texte oder was meine Philosophie ist? Ich geh da jetzt nicht hin und zum Affen machen zieht nicht. Ich hab inzwischen Bock auf Fish and Chips, doch stehe erstmal mit den Refugees am Kickertisch. Nachdem das Spiel zu Ende ist und wir lachend uns die Hände reichen, fragen sie mich, was ich arbeite. Wenn ich denn nicht hier feier, ich sag, das ist schwer zu beschreiben. Ich schreibe zurzeit Texte, die sich zum Nachhausegehen sehr, sehr gut eignen. Sehr, sehr, sehr gut eignen. Warum so schwere Musik? Fragt der eine, wo ist dein Zuhause? Fragt der zweite, mein Weg nach Hause ist länger als er der meisten. Ich weiß nicht genau, als was ich mein Zuhause bezeichne. Ist es da, wo ich schlafe? Tja, ist es mein Eigen? Nein, ich bin entzweit, deswegen, weil der Weg dahin zu lang ist, gibt es Katzengoldmusik, die du bis lange nur anspielst. Es gibt Menschen, es gibt Heimat, aber im Herzen bin ich immer noch einsam. Deswegen 246 für den Streitern, für die Einsonnen, die es zu zweit haben. Über der Mojave-Wüste wird es beträchtliche nukleare Niederschläge geben. Was wollen wir da sein? Was wollen wir zu zweit haben? Ihr werdet nicht überleben. Du meinst, wir sollten abhauen und uns in irgendein Loch verkriechen, während die Bomben fallen? Das ist Schicksal. Das ist ein Schicksal.